Zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, brachten die syrischen Massenmedien Sonderbeiträge. Mit den Fotos von der revolutionären Tätigkeit von Kim Jong-il meldete der zentrale Fernsehsender, dass er trotz der Isolierungs- und Erdrüstungsmachenschaften der alliierten imperialistischen Kräfte mit den USA als Rädelsführer die TVRK in eine unbesiegbare politisch-ideologische und militärische Macht verwandelt und die solide Grundlage für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates geschaffen hatte. Der Fernsehsender strahlte auch die Szenen über das stolze Antlitz von Südkorea aus, das unter der weißen Führung von Genossen Kim Jong-un tagtäglich große Sprünge macht. Und der zentrale Radiosender brachte eine Sondernachricht über die großen Verdienste von Kim Jong-il, dem hervorragenden Songun-Heerführer und genialen Politiker. Die Nachrichtenagentur Sana berichtete mit einem Foto von Kim Jong-il, dass er während seines ganzen revolutionären Lebens die Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung verteidigt und glorifiziert und dafür gesorgt hatte, dass Korea größeren Fortschritt und Gedeihen erreichte. Und in den Zeitungen Al-Baas, Tischrin und Al-Saura erschienen die Artikel über die Verdienste vom großen Denker und Theoretiker und unvergleichlichen Heiligen Mann mit verschiedenen Titeln wie Die TVRK begeht den 75. Geburtstag vom Führer Kim Jong-il.